Es ist Sonntag. Zur verhutzelten St. Patrickskirche klettern sorgsam geputzte die Stufen empor. Die Avenues sind leer. Der Dinosaurier holt Luft, regelt sich, schläft. Auf den Brücken zwischen Insel und Festland drängen die Sonntagsfahrer. Ellbogen auf Fensterrahmen, Finger auf Wagendächern, trommeln, pfeifend, kauend, rauchend. Sie überschwemmen die Brücken, strömen, als sei ein Gitter geöffnet, eine Falle aufgeschnappt, ein Fluchtweg entdeckt, ergießen sich wie Paste aus der Tube. Der Himmel wird breit zwischen Telegrafenmasten, Reklameschildern, Auspuffgasen, Speicherhallen, eine Ahnung von Frühling und Wiesen, von Butterblumen und Zitronenfaltern. Durch dösende Kleinstädte fahren wir, durch Main Streets, die nichts als Drugstores, Tankstellen, Woolworths-Läden sind, vorbei an trübsinnig flachem Gemansche von Häusern, Feuerleitern, Radioantennen, Häuser im Unterrock, schmucklose Halbfertige, Häuser, die kein Zuhause sind, Häuser, in denen man nicht geboren wird und lebt und stirbt, Häuser, in denen man wartet, kurzfristig, zufällig, Vorzimmer, Rastplatz, Durchgangslager, auf dem Weg zum Wartesaal New York. Die Motelzimmerbetten beben neben den Rädern der Laster und Busse. Niemand hat gefragt nach Pass und Ausweis, nach Herkunft und Religion. Bezahlen, Schlüssel, schlafen, weiterfahren. Wir essen an den Theken der Drugstores mit ihren prahlerischen Schildern, Streudosen voll Zucker, pappig feuchtem Weißbrot, zerlaufenem Apfelkuchen, brandroten Ketchupflaschen. Ich fühle mich gerettet, befreit, entkommen, ausgebrochen aus Brandmauer, bedrohten Löchern, missgelaunter Eile und Hass. Durch Harrisburgs und Pittsburghs qualmig rußige Straßen mit Kinos wie Kirchen und Kirchen wie Kinos, Popcorn, Blue Jeans, Lockenwicklern, Jukeboxen, Vorstädte, Kleinstädte, Kleinststädte, keine Dörfer, Land ohne Dörfer. »Wo soll's hingehen?«, fragt der Tankstellenwart an der Route 66. »California«, anerkennend pfeift er durch die Zähne, schiebt die Kappe in den Nacken, nickt zustimmend. »Wünschte, ich könnte mitkommen. Alle sagen das auf der Route 66. Von St. Louis bis Needles. In Richtung Westen sehen sie, als zeichne es sich ab hinter den Telegrafenmasten, als warte es hinterm Hügel.« Das Meer, die Wärme, Palmen, Orangenhain, Hollywoods Reichtum, eine unentdeckte Goldmine. Good luck, rufen sie, bevor sie im Rückspiegel schrumpfen. Coca-Cola-Flaschen am Mund, Zigarette zwischen ölverschmierten Fingern, hoffnungsvoll, resigniert oder beides zugleich. Bereit, mitzugehen. Nichts hält sie, der Platz nicht, die Stadt, Gewohntes oder Vergangenes. Sie scheinen darauf zu warten, dass einer sagt, nun steig schon ein. Schild, Missouri, Schild, Oklahoma, Schild, New Mexico. Staaten, immer neue, ohne Kontrollen, ohne Schlagbäume, das Schild nicht größer, nicht kleiner als Parken verboten, als Achtung Bahnübergang vor den Schrankenlosen. Gelb-Ocker wird das Land, der Himmel ist näher, Sterne aufgeplustert, Leinölfarben, ein Mond wie Honigmelone. Unter verändertem Himmel die gleichen Tankstellen, die gleichen Fragen, gleichmäßig freudvolle Plakatversprechungen, Orangen, Tomatensaft trinkend, genüsslich qualmend, Rauchfäden umwoben, die gleichen Radioprogramme, gesungene, geswungene Wettermeldungen, Pillen, Pastillen, Lotionen gegen und für, Carter's Little Liverpills vor und nach Glenn Miller, Darmträgheit und Mundgeruch behandelt, behoben und zwischen Stardust und Holiday for Strings, Plattfußeinlagen, beglückendes Deodorant, das aus Mauerblümchen Wärms macht, nach Melancholy Baby und 5 Minuten Nachrichten. Der Swing swingt, kribbelt in Magen und Waden, krabbelt durch Augen und Müdigkeit, betäubt, eint, erleichtert, täuscht hinweg, wird zur Droge, hämmert Euphorie. Überheblich werden wir, nehmen Besitz von dem Land, durch das wir eilen, beurteilen halb Wahrgenommenes, haben Hollywood vor Augen. Hollywood mit ausgestreckten Armen, paradiesisches offerierend. Unsere Anreise ist der Garantieschein, der Vertrag eine Versicherung. In Amarillo bricht der Wagen zusammen. 3 Tage zwischen Reparaturwerkstatt und Hotel. Es ist heiß. Du musst mal im Sommer herkommen, sagt die Kellnerin im Drugstore und sieht kopfschüttelnd auf die Schweißperlen. Am Sonntagmorgen fahren wir weiter, klettern mit der Route 66 den Rocky Mountains entgegen. Autos werden seltener, Tankstellen spärlicher und eine jede sagt, dies ist die letzte bis Albuquerque. Sie bieten Wasser fürs Auto und Wasser für Fahrer, sind besorgt, zur Vorsicht gemahnend, reden wie alte Lanzer mit den Neuzugängen. Die Sonne rutscht weg, übergangslos, hinterlässt Kellerschwarzes, Feindliches. Das Klapperschlangen schützt, Schakale behütet, Menschen hasst. Tagesfahrten, Nachtfahrten, endlos die Strecken zwischen Städten, von Amarillo nach Tucumcari, von Tucumcari nach Albuquerque, sie liegen auseinander wie Berlin und Warschau, wie Prag und Wien und hinter ihren Hauptstraßen die nächste Wüste, das nächste Nichts. Felsen, Sand, Jackers. Die Weite macht Platzangst. Goldgräberstadt ohne Gold ist Needles, California. Von Abenteuerlustigen, von Hoffnungsvollen verlassen, mit Häusern zum Wegwerfen wie Pappbecher, aus denen man Milch, Kaffee und Tee trinkt. Vor dem Hotelzimmerfenster stehen Mülltonnen, eine schadhafte Neonschrift, deren erste und letzte Buchstaben abgefallen sind, flackert Undefinierbares. Kurt Hirsch geht, um eine Reparaturwerkstatt ausfindig zu machen. Die Angst fällt mich an, hinterrücks. Ich sehe mich ausgesetzt, verloren gegangen, ohne Geld, Sprache, Pass. Ich stehe an dem Fenster, bin wieder Flüchtling, treibe dem Meeresboden entgegen, auf dem Kraken, Seeschlangenhaarige, Vielbeinige warten. Ein Paradies hat Palmen. Dass die am Pershing Square in Los Angeles wie staubig verblichene Überbleibsel einer nicht mehr benötigten Theaterdekoration aussehen, dass ihre Blätter wie nasse Scheuertücher hängen, ist mir egal. Palmen sind Palmen und Hollywood ist nah. Die Straßen kleben in Hitze und Dunst. Die untergehende Sonne zerläuft wie Eiweiß. Gesichter sind grau und schlaff, als sei kein Meer weit und breit. Wie New Yorks ärmliche Verwandte sieht sie aus, die Stadt. Kleiner, matter, malariakrank. An der Kreuzung Hollywood Boulevard und Vine Street straffen wir uns, kämmen Haare, putzen Nasen, erkennen sie wieder die Kinos, die wir in Wochenschauen sahen. Vor einem stauen sich Limousinen, Scheinwerfer fingern den Himmel ab, als suchten sie feindliche Flugzeuge. Ein Lautsprecher blökt, die Menge kreischt. Filmpremiere mit rotem Teppich, Spalieren, dicken Kordeln, die Begeisterte zurückhalten, das Fußvolk von den Glitzernden trennen. Vom 8. Stock des Roosevelt Hotels liegt mir Hollywood zu Füßen. Über Boulevards, Lichterschnüre, über Hügel und da, wo das Meer sein könnte, hinweg, sage ich, ich muss es schaffen. Was weiß ich nicht genau, außer berühmt zu werden, anerkannt, geliebt. Morgens kommt Miss Patterson. Sie ist braun gebrannt und ungeschminkt. Ihr Haar ist kurz, die Beine lang, knabenhaft, fröhlich, sachlich. Sie sagt weder Great noch Garbo. Sie nimmt mich in ein Warenhaus, kauft ein weißes Leinenkleid, sagt, zieh es an und fährt mit mir nach Culver City ins Selznick Studio. Im Auto stottere ich herum. Du hast jetzt nichts anderes zu tun, als Englisch zu lernen, sagt sie. Die Lehrerin heißt Miss Cunningham, wird von Selznick bezahlt. Sie spricht langsam, nachdrücklich, hoffend, dass ich verstehe. Danke, sag ich, halt mich an ihrem Jackenärmel fest wie ein Kind auf dem Rummelplatz. Selznicks Baracken und Hallen waren wenig imposant im Vergleich zum Ufergelände im Babelsberg. Und Miss Cunninghams Zimmerchen war nicht größer als die Garderoben in Geiselgasteig. Sie saß hinter einem kleinen Tisch und sah aus, als ob sie ständig fröre, als sei Hitze und kalifornische Sonne nicht für sie bestimmt. Ihre Augen waren sanft und leicht gerötet, als hätte sie gerade geweint. Zu einer weißen, langärmligen Bluse trug sie eine graue Wolljacke und einen winterlich schweren Rock. Die Schuhe waren solide, gerade recht für lange Fußmärsche über aufgeweichte Feldwege. Neben Miss Cunningham stand ein Mann wie ein Schrank. Er war jung und hübsch und seine Glieder schienen nicht zusammenzugehören, so als seien sie nur lose, vernietet und in den Gelenken unbequem. »Mr. Hudson«, sagte Miss Cunningham leise. Er sagte »Hi« und strahlte verlegen. Dann angelte er nach dem Türknopf, sagte »So long«, ging den Barackengang entlang, der unter seinem Schritt bebte. Er wurde vor 2 Wochen unter Vertrag genommen. Mr. Wilson gab ihm den Namen Rock Hudson, sagte Miss Cunningham und zog ein kleines Tüchlein aus dem Jackenärmel, mit dem sie sich vorsichtig die Nasenlöcher betupfte. Er war Lastwagenfahrer und hat große Sprachschwierigkeiten. »Verstehst du mich überhaupt?«, fragte sie besorgt. Nach 1,5 Stunden klappte sie ihre Bücher zu, sagte, »Morgen früh um 8:30. Wir müssen vor allem an den TH's arbeiten. Und bitte lerne diese Vokabeln.« Sie gab mir ein Blatt. Ich war entlassen. »Marlene kommt morgen«, sagte Max, voraussetzend, dass unter Marlene eben nur die Dietrich verstanden werden konnte. »Sie möchte sie kennenlernen.« Aus dem Dunkel des teuersten und finstersten Restaurants in Hollywood, dem philippinischen Beachcomber, leuchtete ein weißes, hell umrandetes Dreieck. »Hallo«, hauchte es über das Gesäge der Hawaii-Gitarren hinweg. Das Gesicht schien vom Körper losgelöst, schien zu schweben, thronte über Tischen, verdrängte alles, machte jedes andere zur Entourage, zum Hofstaat. Geräumig weit war es, war eins, das sich zur Schau stellt, gelassen vorzeigt. »Seht mich nur an, wenn es euch Freude macht«, schien es zu sagen. Sie bestellte Rumdrinks und süßsaure Rippchen und entließ den beflissen dienenden Oberkellner, ohne ihn eines Lächelns oder Blickes gewürdigt zu haben. Reis wurde serviert und chinesische Essstäbchen neben die Schalen gelegt. Vor Aufregung und Befangenheit sagte ich, »Wenn ich damit essen muss, werde ich verhungern.« Sie lehnte sich über den Tisch, als hätte sie nicht verstanden, dann fing sie an zu lachen. Ein leises, langes Lachen, das größer wurde, nach Luft rang, sich auffing und wieder begann. Sie nahm eine Zigarette, Max gab ihr Feuer, aber ihr Dunnel war schon geschlossen, bevor er ihre Zigarette erreichen konnte. Über das verlöschende Streichholz hinweg sagte sie, »Sie ist wie ich, als ich jung war.« Sie sagte es, als sei ich nicht anwesend. Feststellend, keine Widerrede duldend. Die preußische Offizierstochter Magdalena von Losch hatte ein Urteil gefällt. Ein unwiderrufliches, undiskutierbares. Der Vergleich machte mich atemlos. »Erzählen Sie von Berlin«, sagte sie. Sie sprach sehr leise, so als berühre der Atem kaum die Stimmbänder, als forme er irgendwo unterm Brustbein einen weichen Ton. Sie konnte zuhören. Sie gab mir das Gefühl, dass alles, was ich zu sagen wusste, von unglaublicher Bedeutung für sie wäre. »Wann sind Sie geboren?«, fragte sie und zündete sich eine neue Zigarette an. »Im Dezember. Wann im Dezember?« Sie lächelte, als kenne sie schon die Antwort. »Am 28.« Sie drehte sich zu Max, als sei das Kennwort gefallen. »Marlene ist am 27. geboren«, sagte er und ließ seinen Kopf pendeln. »Ich muss Carol ihre Daten geben«, sagte sie wieder, als sei ich schon weggegangen, als unterhielten sich Chefarzt und Assistent am Bett eines schwierigen Falles. Ich wagte nicht zu fragen, wer Carol sei. »Carol ist Marlenes Astrologe«, sagte Max mit nur mäßig unterdrückten Anzeichen von Widerwillen. »Die Meere bewegen sich nach dem Rhythmus des Mondes. Natürlich beeinflussen die Gestirne das Schicksal der Menschen«, sagte sie gelangweilt. Ein Mann kam an den Tisch. Hinter ihm stand ein dickbusiges Mädchen, das skizziert seinen Ausschnitt vorzeigte und dessen Wangen wie ein polierter kalifornischer Apfel glänzten. Nur für Sekunden gelang es ihr, über Marlene hinwegzublicken. Dann verrutschte der arrogant tumbe Blick angestrengten Selbstbewusstseins und wich lammäugiger Bewunderung. Bedenkenlos hätte sie entscheidende Zentimeter ihres Brustumfanges geopfert, um nur einmal so auszusehen wie jenes blasse Dreieck. Der Mann redete auf Marlene ein. Er gab sich gelockert und selbstsicher, obwohl sie ihn nicht wahrzunehmen schien, als plaudere ein rüder Page in das königlich taube Ohr. Ein fast unmerkliches Nicken verabschiedete ihn. Wieder lächelte sie dieses spöttische Lächeln wie jemand, der sich gern hat und seine kleinen Fehler in Kauf nimmt. Dann riss sie die Augen auf und gab dem Gesicht den Ausdruck mokanter Sprachlosigkeit. Sie zog 3 der vielen kleinen mit Soßen gefüllten Näpfchen zu sich heran und begann den Inhalt zu vermischen. Aufgescheucht nahte der Oberkellner, klatschte zwei Knaben mit Flaschen und Schalen beladenen Tabletts herbei. Sie wählte rasch und zielsicher, tröpfelte und rührte und ließ durch eine schwache Bewegung der Hand wissen, dass die drei sich entfernen mögen. Sie verteilte die Soße über unsere Teller, nahm ein Rippchen und tauchte es ein. Keiner von uns hatte gesprochen. Ihre Tätigkeit war von einer Entweder-Oder-Konsequenz gewesen, konzentriert wie die Arbeit eines Kochs oder das Spiel eines Kindes. Nachdem sie ihre Fingerspitzen abgetupft hatte, zündete sie eine Zigarette an. Mir war heiß geworden vom Rum, von der scharfen Soße, von allem. Marlene saß kühl und nichts deutete auf die leiseste Erhitzung hin. Außerdem wäre ich gern zur Toilette gegangen, aber auch da schien sie fern aller menschlichen Nöte. Sie nahm ihre Essstäbchen und legte sie neben eine Bambusschatulle, auf der Miss Dietrich geschrieben stand. Sog noch einmal an den Strohhalmen, die aus der ausgehöhlten Kokosnuss ragten, und stand auf. Sie verließ den Tisch, ohne dass jemand nach einer Rechnung gefragt hätte und ohne nach Feuerzeug, Zigaretten oder Döschen zu suchen. Gleich einem Taschenspieler hatte sie alles an sich genommen und verschwinden lassen. Augen folgten ihr, fraßen sie, löcherten, neideten, wollten an sich reißen und einbrechen in die majestätische Aura, in das Desinteresse an Umgebung und Aufsehen. Sie federte auf Beinen, die zu lang schienen, um irgendeinen anderen Zweck zu erfüllen, als schön zu sein. Bei jedem Schritt die Knie durchdrückend, weit ausholend. Sie ging, wie sie aß oder Soßen rührte, mit vollkommener Konzentration. Gleich einer knochigen Dogge schurrte ich hintendrein. Die Füße fielen, als führten sie ein Eigenleben, und meine Hände schienen in Wadenhöhe zu baumeln. Abends kurz nach 10 rief das Sekretariat von Mr. Selznick an. »Mr. Selznick möchte dich in einer halben Stunde sehen«, sagte die Büroauster und hing ein. Schweigend fuhren Kurt Hirsch und ich nach Culver City. »Ich warte auf dem Parkplatz«, sagte er und kaute am Daumen. »Du kannst reingehen«, rief die Gleiche, die mich angerufen hatte, ohne aufzublicken. Das Einzige, was in dem großen Raum an ein Büro erinnerte, war der Schreibtisch und die Tatsache, dass Mr. Selznick hinter ihm sitzend telefonierte. Nach geraumer Zeit sah er zu mir hinüber und wies auf einen Sessel. Endlich legte er den Hörer auf, gleichzeitig klingelte ein zweites Telefon. Bevor er das neue Gespräch annahm, meldete er ein weiteres nach Mexico City an. Ich saß, fühlte mich aufs Korn genommen, erforscht, freigelegt, geschält. Mit jeder vertelefonierten Minute war ich sicherer, dass er mich nur bestellt hatte, um zu sagen, der Vertrag ist ungültig, die Arbeitsgenehmigung entzogen, die Option nicht aufgenommen. Es war 12, als Mr. Selznick sich erhob. Er ging seine Brille putzend auf einen Spiegel zu, setzte die Brille wieder auf, glättete das Haar, sagte in sein Gesicht hinein, »Erzähl von dir.« »Was soll ich erzählen?« »Alles.« Ich fühlte mich wie jemand, dem man befohlen hat, einen Witz aufzusagen. Er rutschte in ein Sofa, streckte die Beine von sich, sagte, »Ich höre, du warst in Kriegsgeschichten verwickelt.« Ich glaubte, etwas Feindliches, Lauerndes herauszuhören. Stotternd, ängstlich auf mein Englisch bedacht, begann ich. Sprach vom Theater, vom Film, von Berlin. »Du warst in Gefangenschaft, höre ich.« »Ja.« »Erzähl.« Vieles behielt ich für mich, auch EVD. »Du bist sicher, dass du nichts verheimlicht hast?«, fragte er. »Ich bin sicher«, sagte ich. Er schrieb etwas auf einen der vielen Blocks, die herumlagen. »Könnte ein Filmstoff sein«, sagte er, stand auf und ging ins Bad. Ich hörte die Brause rauschen, hörte Pusten und Gurgeln. Als er wiederkam, war sein Haar feucht und sein Hemd frisch. »Du bist ein interessantes Mädchen«, sagte er und blieb vor mir stehen. »Ein hübsches, interessantes Mädchen.« Sein Lächeln war jenes, das Männer für einladend halten. Vorsichtshalber stand ich auf, die Sitzfläche des Sessels in den Kniekehlen ließ mich wieder zurückplumpsen. Meine Bemühungen hatten seine Heiterkeit erregt. »Magst du mich ein wenig?«, fragte er und zog mich hoch. Ich kenne dich doch gar nicht, sagte ich vertrottelt und in Paniknähe und verwünschte, dass du das englische Distanzlose. Das ließe sich ändern. Seine Haare standen wie Chrysanthemenblätter, wackelten um seine Stirn herum. Vor mir der breite Hals, behäbiges Lächeln, Lächeln der Macht, Allmacht, Vollmacht, kann mit dir machen, was ich will, Macht. Ich kenne gar keine deutschen Mädchen, sagte er und zog an meiner Jacke. Zwei Knöpfe sprangen wie flache Steine, die man übers Wasser schnippt. Der Mann, der nach Listerin und Rasierwasser roch, war bedrohlicher als die Russen, fremder als Marsmenschen, unberechenbar wie Mongolen, seine Rache unbekannt. Mir ist schlecht, sagte ich, weil mir schlecht war, und rannte ins Bad. Die Toilette konnte ich nicht finden, ich kotzte ins Waschbecken. Ich sah mich an über Flaschen und Tiegel hinweg. Wutlos war ich, anders als früher, ohne je Zorn und Wut abhandengekommen. Als ich zurückkam, telefonierte er. Ich ging zur Tür. Er rief, morgen um 9 bei MGM. Sie wollen dich für einen neuen Film testen. Wenn du die Rolle bekommst, werde ich dich ausleihen. Was heißt ausleihen, fragte ich Miss Patterson. Das heißt, dass er die Gage kriegt und du deinen gleichen Wochencheck. Spiel die ängstliche Brave, sie brauchen eine Naive für die Rolle, wenn's der Film ist, von dem ich glaube, dass er es ist. Meine Option wird nicht mehr aufgenommen, sagte ich. Woher willst du das wissen? Ich bin sicher. Wenn du die Rolle bekommst, hast du keine Sorgen um Optionen. Er wird sie aufnehmen, weil er mit dir Geld verdienen kann. Einige Wochen später kam Erich Pommer nach Hollywood. Ich biete Ihnen einen Vertrag für 2 Filme an. Ich hoffe, den ersten des nächsten Jahres produzieren zu können. Wo? In Deutschland. Ich habe keinen Pass, nur eine amerikanische Produktion könnte mir die Ausreise beschaffen. Sehen Sie zu, dass Sie einen bekommen. In seiner Eile lag eine befehlsähnliche Aufforderung, Umgebung, Zustand, Lebensbedingungen ab sofort zu ändern. Auf den überwucherten Steinstufen stehend, drehte er sich noch einmal um, visierte seiner Gewohnheit entsprechend Nebensächliches an, um ihm Wichtiges zu sagen. Die Langliederien auf einen ruhenden Salamander gerichtet, sagte er. Frau Zuckerberg ist wieder in Deutschland. Sie sagt, sie sei ihre Agentin. Seien Sie vorsichtig. Sie können jederzeit wieder in Europa arbeiten. Lassen Sie sich nicht einreden, dass sie Ihre Karriere retten wird. Agenten sind nichts wert, wenn es keine Rollen gibt und Produktionen lassen sich nicht vergewaltigen. Er ging, hinterließ Hoffnung und Unsicherheit, Vorfreude und Angst vor Vorfreude. Was ich gelernt hatte, war die Angst. Was ich verlernen musste, war, dass ich sie kannte. Es begannen 5 Jahre der sinnlosesten Hass, der nicht getroffenen Entscheidung, der Abhängigkeit von anderen, der Furcht vor dem Alleinsein. Die Angst schrieb vor, dass das Nichts dem Nichts Platz zu machen hatte. Ich hasse den Hass, hasse, dass ich ihn empfinde, ihm unterliege, körnig, kratzig wie Teerpappe, brennnesselig, gallig, kurzatmig, als müsse er vom Fleck kommen, Tätigkeit entfalten. Mit der Angst Händchen halten, mit dem Schuldgefühl vereint, die Deutsche im Ausland, die Immigrantin in Deutschland zu sein, begann es. Hass ist eine gute Tinte, schrieb ein Dichter mit vielen Standpunkten. Was wird er tun, wenn das Fässchen seiner Ärgernisse ausgelaufen? Den Hass bemühen, um jenem Grandioses zu verleihen, wo Ungrandioses überfordert? Ich kenne Schönheit. Hasse den Hass, der mir aus jener Zeit übrig blieb. Hass auf Parasiten, auf Zeitstehler, Lebensstehler, auf die Bilharzia-Gleichen, die durch Poren im Blutbahn drängen. Hasse die Angreifen, was angeschlagen und Dienern, wo keine Wunden auffindbar. Hasse die ergebenen Anfänger, die nach den ersten Erfolgen ein Tyrannisches enthüllen, vom Regenwurm zur Boa Constrictor avancieren. Hasse die immer zur Feindschaft bereiten, ich hab's gut gemeint, Sager. Hasse die nichts kennen als ein globales Ich und ein amöbenhaftes Du. Die Kraft ihrer Kümmelspalterei, ihrer Habgier. Ich fiel ihnen in die Hände wie eine Tontaube. Und ich hasse den Hass, den ich empfinde. Ein neuer Agent hatte sich meiner angenommen. Er hieß Kurt Frings, sprach ein kölsch gefärbtes Deutsch und ein ebensolches Englisch. Seine Visum-Wartezeit hatte er in Mexiko verbracht, sich als Boxer und anderes betätigt und war dank einer einflussreichen Gattin zu Büro, Klienten und Magengeschwüren gekommen. Behende drahtig rannte er zwischen Gravuren englischer Reitpferde und Early American Möbeln einher, seinen Schreibtischsessel wie ein Trampolin benutzend, ihn übersteigend, Schnelligkeit gewinnend, rasanter im Marsch, las er das von mir überbrachte und von Willi Forst an mich gesandte Telegramm, das mich innerhalb von 48 Stunden zu einem Film nach Deutschland berief. Seine leicht verbeulten Boxeraugen zogen sich zusammen, wurden schlitzig. Die Arme hoben sich, gingen in Deckungsposition. Dann sprach er: »Tja, Hildchen, ich habe ein Angebot für dich von einer Außenseiterproduktion, Amerikaner, Judith Boo. Und das in Deutschland kennst du eben nicht. Ich rate dir ab, darüber zu fliegen. Sie werden dich fertig machen nach allem, was da in Berlin los war.« Ich rief Carol Reiter an. »Ich brauche eine Stunde, um es zu berechnen«, sagte er, nachdem ich ihm von Angebot und Entschlusslosigkeit berichtet. Wieder in der Hotelhalle, in der wir uns schon einmal gesehen, nahm er Platz. Saß gerade, korrekt gekleidet, bewegungslos, als bereite er sich auf eine schwer zu belichtende Aufnahme vor, sagte: »Der amerikanische Film wird nicht zustande kommen. Der europäische Film wird dir wieder zu einem großen Namen verhelfen, wenn auch mit Skandalaspekten, Angriffen, Intrigen und auch nicht ganz deinen künstlerischen Ambitionen entsprechend. Ich würde trotzdem raten, ihn anzunehmen.« »Die Produktion hat keine Flugkarte geschickt. Ich habe kein Geld und Miete schulde ich hier auch noch, ganz abgesehen von dem Mietvertrag.« Er unterbrach mein gesprudeltes: »Ich werde das übernehmen. Sieh zu, dass du morgen früh fliegen kannst.« Es war der Anfang einer tiefen Freundschaft, die bis heute andauert. Und es kam, wie er vorausgesagt, der amerikanische Film wurde nicht gedreht. Das war Hildegard Knef in einer Lesung aus ihrer Autobiografie »Der geschenkte Gaul«, eine Produktion des Funkturm Verlags aus dem Jahr 1999.